Und jetzt sollen wir auch etwas machen für den Frühling. Wenn es mit dem Fitness ist, übrigens, Fitness-Abo bei uns immer noch zu gewinnen. Noch bis etwa um 9:30 kann man eine Mail schicken, win@radio.ch mit Foto von eurem Personal Trainer oder die Person oder der oder die oder das, wo euch dazu bewegt, ins Fitness zu gehen. Da gibt es ein Fitness-Abo zu gewinnen im Wert von 1800 Franken. Und eben für die, die es nicht lange, die brauchen dann vielleicht eine Schönheitsoperation. Und darum hat gestern Swiss Aesthetics eingeladen. Da sind wir vorbeigegangen ins Hotel Sedan Plaza. Da hat es einen speziellen Anlass gegeben, einen Apero, einen Vortrag für interessierte Kunden, was man sich könnte machen, wenn irgendetwas nicht stimmt. Wir haben Fotos mitgenommen von unseren Moderatorinnen und Moderatoren, zum Beispiel der Nina Rost. Nina Rost, ja, die hat schöne schwarze Haare, hat grossen Charme in ihren Augen und ein schönes Lächeln. Ich sehe die Nase nicht gut. Es könnte sein, dass die Nase einen kleinen Höcker hat. Nein. Das ist jetzt ein bisschen Schattenbildung. Aber sonst wüsste ich nicht, was ich bei ihr würde machen. Ja, und beim Giacinto? Ja, der Giacinto, den höre ich ab und zu mal, aber ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Der sieht ein bisschen dümmlich aus, erstmal ganz grundsätzlich. Und ja, also jetzt, wo ich ihn so auf dem Bild zum ersten Mal sehe, bin ich nicht so überzeugt davon, dass ich die nächsten Sendungen auch noch hören werde. Andererseits ist die Musik relativ gut bei euch. Und ja, ich werde mir mal überlegen, ob wir dem nicht so ein Rundum-Paket verkaufen können. Gibt es auch einen kleinen Rabatt? Es gibt Rabatt. Ich will zum Giacinto sagen, weil ich habe das ja nicht mehr nötig. Beim Gary würde ich sagen, der sieht so aus, als wenn er schon oft bei einem Schönheitschirurgen war, weil der hat viel zu hochgezogene Augenbrauen, die Nase ist ein bisschen kartoffelmäßig. Danke. Der Mund, ja, hat er die Lippen gespritzt? Ich weiß es nicht. Und der Haaransatz, ja, sieht aus, als wenn er künstlich nachgebessert worden ist. Ja, darum schaffe ich auch beim Radio. Aber ich würde mir sicher am Bildschirm gut machen. Ne? Ich finde, Gary Reinhardt einfach ein unglaublich guter Moderator. Und ich finde, er ist auch am Bildschirm gut. Also mir kommt oft, wenn ich Radio höre und den Gary Reinhardt höre, dann sehe ich ihn eigentlich vor mir. Und er ist immer gut angelegt. Und ich finde, er hat einfach eine gute Ausstrahlung. Das ist Radio Zürichsee.